ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Willkommen bei 100 aus 100, der Podcast mit 100 Hörspielen aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Wir hören verschiedene Produktionen aus der Weimarer Republik, aus dem Westen und aus dem Osten und dann aus der wiedervereinigten Bundesrepublik. Und das Ganze machen zusammen Jörg Albrecht, mein Name, und Nora Gomringer, hallo. Und jetzt haben wir ein altes Modell. Wir haben ein altes Modell vor uns, eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1974 von Joachim Nowotny, Regie Walter Nikolaus. Und wir folgen Bruno Narkons, der sich darüber ärgert, dass seine alte Kaffeemühle nicht mehr funktioniert. Und früher kannte das so, dann ging er einfach nur quasi im Ort ein paar Häuser weiter und konnte das Ganze repariert bekommen, während er noch quasi mit in dieser Werkstatt mit dem Chef einen Kaffee trank oder sich irgendwie ein Schnäpschen gönnte, und dann war das Ganze getan. Jetzt ist das alles nicht mehr möglich. Also, und wo sind wir eigentlich? Wir sind in der Lausitz, auch danke. Auch ein Ort, der ja fast schon der Ort der Fabelwelt ist in der DDR. In der Oberlausitz haben wir es zu tun mit Krabbert, und hier haben wir es jetzt mit Bruno Narkons zu tun. Und es ist ein bisschen so eine, fast eine Erziehungsgeschichte, denn Bruno Narkons merkt also, in seinem Ort geht's nicht weiter. Aber wenn er jetzt quasi sich dann doch aufmacht, weil er muss diese neue Welt jetzt quasi irgendwie akzeptieren, er macht sich auf den Weg. Ja. Und lernt dabei wie eine Aventüre im mittelalterlichen Sinne. Sehr sogar, finde ich. Ja, begegnet er verschiedenen neuen Menschen und kriegt dann am Ende eben mit, dass er, ja, nicht nur seine Kaffeemühle ist ein altes Modell, sondern eben auch er. Und das ist aber recht liebevoll erzählt. Ich fand es eigentlich freundlich. Ich will nicht ganz erzählen, wie es ausgeht und was alles passiert. Nein, auf keinen Fall. Zur Heldenreise kommt dazu, dass ja auch noch ein toter Freund auftritt im Traum. Und da ist eigentlich für mich so die Schlüsselstelle. Der sagt nämlich, das verstehst du sowieso alles nicht mehr. Mach ein Ende. Also im Grunde geht es ja um diesen Umgang mit Transitionen, also mit oder Transformationsprozessen. Diese Gegend ist auch im Strukturwandel, also irgendwie geht es um Aufbruch, aber auch Eingriff in die Natur. Also das Wasser kommt nicht mehr ins Haus, die Brunnen werden sozusagen angezapft von der Industrie. Das fand ich ganz interessant, dass es auch in hier wieder, dass wir ein weiteres Stück haben aus dem Rundfunk der DDR, in dem Kritik auch, also wenn auch leise, aber verlautbart wird. Also Kritik daran, dass die Erde hier im Grunde ausgebeutet wird oder ja, so in die Natur eingegriffen es wird. Erinnerte dann, also ein Umweltbewusstsein zu der Zeit. Es erinnerte mit den Dingen, die hervorkamen, so an das, an die Landschaften, die man in den USA so gerodet erlebt, durchs Fracking zum Beispiel. Ja. Also man hat so, man erlebt den Menschen, dem der Boden unter den Füßen vibriert und sich aufspaltet und ihn zu verschlingen droht. Aber er macht tapfer seinen Weg, und das ihn Erhaltende und eben nicht quasi eine Absage an die Welt formulierende ist ja dann die Begegnung mit den Menschen. Und das hat Tröstliches. Lustig, dass du USA sagst, weil ich musste die ganze Zeit an den Film Straight Story von David Lynch denken, wo ja so ein Rentner durch die USA auf so einem Rasenmäher fährt und auch ganz vielen Menschen begegnet, aber auch ein Reh anfährt, und es wird auch so ein bisschen albtraummäßig, Lynch-mäßig zwischendurch. Dagegen muss ich aber sagen, fällt ein altes Modell schon sehr ab. Also ich finde auch, dass dieser grantelige, schrullige Rentner nicht wirklich sympathisch wird bis zum Ende, und das habe ich schon als Manko beim Hören erlebt. Und dieser ja dann doch irgendwo so sehr getragene Sound der DDR-Hörspiele, die ja oft so nahezu naturalistisch, realistisch sind, der ging mir ehrlich gesagt irgendwann so ein bisschen auf den Geist. Und genau, ein altes Modell ist für mich schon sprechend. Gut, und sprechend ist in der Tat Kurt Böwe in der Rolle des Bruno Narkons. Und das löst er ganz gut, denn die Kritik, die du übst, die könnte ja eigentlich wahrscheinlich dann eher auf die Dramaturgie auch zurückgehen. Für die Hörerinnen und Hörer jetzt ein altes Modell. Ton ab. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.